بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من الله سأل بعمر سيدنا هاتسجر الله زيجن هايل فم هاتسش كايت زن أفتن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم من أفعل دينين زينا ناخفولجا ون دينين دين زينا فوسشابفن getreten sind bis an den Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, wir haben gestern für diejenigen, die heute nicht, für diejenigen, die heute zum ersten Mal anwesend sind, beziehungsweise gestern nicht da waren, wir haben gestern uns unterhalten über die Gründe der Eroberung Makkas, die Ursache dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich entschieden hat, Makka zu bestürmen. Und wir waren so weit gekommen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits Makka betreten hat. Und wir machen an dieser Stelle weiter. Und wir wissen, dass die Mekkaner sich wenig bis gar nicht gewehrt haben. Und das hängt damit zusammen, dass unter anderem die Stärke der Muslime sich vervielfacht hat innerhalb von weniger Jahren. Ein paar Jahre zuvor in Al-Hudaybiyah waren sie fast 1.500 Menschen, oder besser gesagt Soldaten, die dort mit dem Propheten waren, alayhi salatu wasalam, bei der Umrah. Und ein paar Jahre später waren es plötzlich 10.000. Und es hängt auch damit zusammen, dass natürlich Abu Sufyan ibn Harb den Qurayshiten, wie wir letztes Mal erfahren haben, empfohlen hat, sich nicht zu wehren. Der Gesandte Allahs, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, hat Mekka betreten, allerdings nicht als überheblicher Mensch, nicht wie ein Feldherr, der glorreich gekürt wird, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Mekka betreten und war dabei demütig für Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat seine Dankbarkeit nach außen gezeigt aufgrund der Gunsterweisungen, die Allah azza wa jall ihm gegeben hat, denn dieser Sieg ist ein Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah nicht wäre, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals wieder seine Heimatstadt betreten. Und deswegen, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat diese Stadt betreten und las dabei Surat al-Fath. Und während er Surat al-Fath las, vibrierte seine Stimme, und es hängt damit zusammen, dass er demütig war und den Tränen nahe war, beziehungsweise vielleicht sogar geweint hat. Warum? Weil er daran gedacht hat, wie die Leute ihn damals aus Mekka vertrieben hatten und wie Allah Azza wa Jal ihm so einen Status gegeben hat, dass sogar, wenn Allahs Name erwähnt wird, wird sein Name immer wieder mit ihm erwähnt. Wenn wir in Adhan sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, sagen wir daraufhin, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und so vibrierte er seine Stimme, während er Surat al-Fath las und auf seinem Reittier war. Und als er dann Mekka betreten hat, ist er zur Kaaba gegangen und hat dort dann die Kaaba umkreist, hat den Tawaf vollzogen und hat beim Tawaf mit seinem Mihjan, das ist ein Stab mit gekrümmtem Ende, hat er den schwarzen Stein berührt. Und ihr wisst, wenn man das Haus umkreist, dann ist es Sunnah, dass man entweder entweder diesen Stein küsst oder dass man den Stein mit der Hand, mit der rechten Hand berührt, oder dass man ihn mit einem Gegenstand berührt, und das ist, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch gemacht hat. Und wenn man das auch nicht kann, dann zeigt man von Weitem. Und er machte das offensichtlich, alaihi salatu wassalam, um die Leute nicht zu bedrängen, denn wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wollte, hätte er darum gebeten und die Leute hätten für ihn den Weg frei gemacht und die hätten ihm Platz gemacht, aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat darauf verzichtet, um das seiner Umma auch beizubringen, dass man die anderen nicht bedrängen soll, um selbst eine freiwillig gute Tat zu machen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag klar gemacht, dass Mekka heiliges Gebiet ist, auf Arabisch Haram, und dass Mekka nach dieser Eroberung nicht mehr bestürmt werden wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch bekannt gegeben, dass niemand von Quraysh der in der Gefangenschaft ist, getötet werden darf nach diesem Tag bis an den Tag der Auferstehung. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat dann begonnen, die Götzen, die sich bei der Kaaba befanden und in der Gegend befanden, die er eingenommen hat, zu entfernen, um das heilige Haus al-Kaaba al-Musharrafa davon zu reinigen. Und er hat alaihi salatu wassalam mit seinen eigenen Händen mitgemacht. Und er hat einfach nur mit seinem Bogen auf die verschiedenen Götzen gezeigt und dabei die Worte Allahs gesprochen: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Die Wahrheit ist gekommen und die Falschheit geht dahin. Das Falsche ist dazu bestimmt, dahin zu gehen. Und als er diese Worte gesprochen hat und mit dem Bogen auf diese Götzen gezeigt hat, sind dabei diese Götzen zusammengefallen, heruntergefallen und zerbrochen. Und es waren, wie es in der Sira heißt und auch überliefert ist authentisch, 360, also so viele Tage, wie es im Jahr gibt, so viele Götzen hatten die Götzendiener dort angebetet. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das alles abgeschafft, um statt dem Schirk den Tawhid dort zu setzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann in der Kaaba Bilder vorgefunden, Bilder von Ibrahim, Ismail und Ishaq alaihim salatu wassalam. Und er hat diese Bilder genommen und hat sie mit Safran unkenntlich gemacht. Denn auf diesen Bildern wurden, erstens ist es verboten, solche Bilder zu zeichnen. Und zweitens wurden diese Propheten gezeichnet, wie sie gerade mit Pfeilen losten. Das ist eine Art, wie es Allah im Koran erwähnt hat, وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ Surat al-Ma'idah, in der dritten Ayah. Das bedeutet, da hat man damals wie drei Lose genommen. Auf das eine hat man drauf geschrieben, mach es. Auf das andere hat man drauf geschrieben, mach es nicht. Und auf das dritte hat man nichts geschrieben oder beziehungsweise wiederholen. Und dann hat man damit gelost und dachte, man könne dadurch sein Schicksal bestimmen oder herausfinden, was für einen bestimmt sei. Und das ist alles, wie gesagt, gehört zum Schirk. Und wie kann man das, wa'yadu billah, einem Propheten zuschreiben und auch noch dem Propheten, der diese Kaaba gebaut hat mit seinem Sohn, um Allah Azza wa Jal als den einen und einzigen anzubeten. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Bilder gesehen hat in der Kaaba, hat er gesagt, قاتلهم الله, das heißt, möge Allah sie verfluchen, ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام, Ibrahim alaihi salam hat niemals mit solchen Pfeilen gelost. Und in einer anderen Überlieferung heißt es ebenfalls, dass er sallallahu alaihi wasallam ein Bild von Maria, der Mutter von Jesus alaihi wasallam, vorgefunden hat. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Kaaba erst betreten, nachdem alle diese Götzen entfernt worden sind. Und aus dieser Begebenheit, liebe Geschwister, lernen wir etwas sehr Wichtiges. Denn man könnte sich fragen, was spricht denn dagegen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hineingeht in die Kaaba und diese Götzen selbst entfernt? Und man könnte sagen, wenn der Prophet das nicht macht, wieso sollte das jemand anderes machen dürfen? Und die Antwort lautet, liebe Geschwister, das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und zwar gelten nicht für alle Menschen immer die gleichen Regeln. Für manche Menschen sind Dinge verboten, die oder unangesehen, oder es ziemt sich für bestimmte Personen etwas nicht zu machen, was für andere problemlos ist. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es sehr wichtig, dass man jeden Menschen so behandelt, wie er behandelt werden sollte. Und man spricht seinen Vater nicht so an wie seinen Freund. Und man spricht einen König nicht so an wie irgendjemand anderes. Und deswegen, das gehört zum Respekt derjenigen Person gegenüber. Und zweifellos ziemt es sich nicht, für den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam diese Kaaba in diesem Zustand zu betreten. Und deswegen hat er erstmal die Reinigung davon angeordnet. Danach ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in diese Kaaba eingetreten. Und er hat die Kaaba damals war aufgebaut und stand, ihr Dach stand auf sechs Pfeilern, auf sechs gleich großen Pfeilern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Kaaba durch die bekannte Tür betreten und hat dann zwischen den beiden vorderen Säulen ein Gebet verrichtet, sodass vor ihm oder links von ihm und rechts von ihm jeweils eine Säule war. Und er hat dann dort ein Gebet verrichtet. Und zwar nennt man dieses Gebet entweder Salat al-Duha oder Salat al-Fath, wie wir gleich inshallah sehen werden. Danach hat er sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Talha gerufen und hat ihm die Schlüssel der Kaaba überreicht. Denn die Schlüssel der Kaaba waren auch vorher schon bei den Banu Shaybah in der Jahiliya. Das heißt, auch in der vorislamischen Zeit war der Stamm von Banu Shaybah, er war derjenige, der beauftragt war mit diesem mit dem Schlüssel für dieses heilige Haus. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ihnen diesen Schlüssel auch nicht weggenommen, sondern er hat es ihnen wieder zurückgegeben. Und so bleibt dieser Schlüssel auch bis an den heutigen Tag bei diesem Stamm. Und er ist dafür verantwortlich und keiner hat das Recht, es von ihnen zu nehmen, nachdem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ihnen diese Aufgabe übergeben hat. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat danach, nachdem er die Kaaba verlassen hat, ist er zum schwarzen Stein gegangen und hat dort hat die Kaaba umschritten und hat sozusagen den schwarzen Stein nochmal berührt, hat dann die Kaaba umschritten, während er La ilaha illallah, Allahu Akbar gesagt hat und Allah subhanahu wa ta'ala gedachte und seine Dankbarkeit Allah azza wa jalla gegenüber äußerte. Der Gesandte sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam war in diesem Zustand und hatte einen Helm auf, also einen Kriegshelm aufgehabt, und er hatte alayhi salatu wassalam, gleichzeitig war er nicht im Ihram. Das heißt, er war nicht im Wahezustand einer Person, die Hajj oder Umrah macht. Der Nutzen, den wir daraus ziehen, ist, und zwar gibt es eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten, darf man, wenn man Mekka betritt, darf man Mekka betreten, ohne Muhrim zu sein? Und dieser Hadith weist darauf hin, dass der Prophet, dass man das darf, da der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Mekka betreten hat und weder eine Hajj noch eine Umrah vollzogen hat. Und er hatte an diesem Tag einen Turban an mit schwarzer Farbe, und auf diese Art und Weise wurde dieses heilige Haus, dieses altehrwürdige Haus, von allen Zeichen des Götzendienstes und allen Zeichen des Polytheismus und allen Schmutz der vorislamischen Zeit gereinigt, damit dieses Haus und diese Moschee genau wieder in den Zustand zurückkehrt, wie ihn Allah subhanahu wa ta'ala wollte und wie es eigentlich beabsichtigt war. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der Ibrahim und Ismail angeordnet hatte, dieses Haus zu errichten, als Ort der Anbetung für Allah und als Ort der Verehrung Allahs ganz alleine. Zweifellos war die Reinigung des Hauses von allen falschen Gottheiten, war der stärkste Schlag für die Götzendiener der damaligen gesamten arabischen Halbinsel. Warum? Weil die Kaaba ist das heiligste Haus und das edelste Haus für alle damals gewesen. Für alle Menschen, die dort, alle Götzen, die dort gelebt haben. Und das war, wie gesagt, auch der Grund oder Auslöser für den Neid, den Abraha empfunden hat gegenüber der Kaaba. Und deswegen wollte er sie ja stürmen in der bekannten Geschichte vor der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nachdem Mekka befreit war und die Kaaba gereinigt war, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid radiallahu ta'ala anhu losgeschickt zum Volk Mudar, und dort gab es nämlich eine andere Gottheit, denn nicht alle Gottheiten waren in Mekka, sondern manche von ihnen hatten ihre Gottheit bei sich gehabt, und trotzdem glaubten sie an die verschiedenen Gottheiten und sie glaubten, dass Allah azza wa jall der höchste aller Götter ist. Und dort bei Mudar befand sich die Gottheit Uzza, und Khalid ibn Walid ist dorthin gegangen und hat sie dort zerstört. Und er hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann Amr ibn al-As zu einer weiteren Gottheit geschickt, zu einer weiteren falschen Gottheit, und zwar Suwa'. Suwa', die auch diese Gottheit, die erwähnt worden ist in Surat Nuh, und die erste, Al-Uzza, ist erwähnt worden in Surat An-Najm. Diese Gottheit Suwa' war der Götze von dem Stamm Hudayl, und auch diese Götze wurde von Amr ibn al-As zerstört. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Sa'd ibn Yazid al-Ashhali radiallahu ta'ala anhu zu einer weiteren Gottheit der damaligen Araber geschickt, und zwar zu Manah. Manah war in einer Ortschaft, heißt Mushallal, und zwar ist das auch irgendwo zwischen Mekka und Medina, und hat auch dort, wie es heißt in der Sira, die zerstört. Und auf diese Art und Weise, wie gesagt, wurden diese ganzen Gottheiten zerstört, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Was meint ihr wohl zu Allat und Al-Uzza und zu Manat, dieser anderen, der Dritten? Ja, das ist die Ayah ist hier zu Ende. Diese Gottheiten sind weg, nachdem ihr sie jahrelang angebetet hattet. Was haben sie euch gebracht? Welchen Schaden haben sie euch bringen können? Welchen Nutzen haben sie euch bringen können? Weder noch, sie können weder schaden noch nutzen. Und so zeigt Allah subhanahu wa ta'ala seine allwährende, andauernde Macht subhanahu wa ta'ala. Während dieser Zeit ist eine Sura herabgesandt worden im Koran al-Karim, und zwar Surat al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Sinngemäß übersetzt, wenn der Sieg Allahs kommt und die Eroberung, und du siehst, wie die Menschen in die Religion Allahs in Strömen eingehen, dann preise mit dem Lob deines Herrn und bitte ihn um Vergebung, denn er ist derjenige, der die Reue häufig annimmt. Als Mekka befreit worden ist, wie Allah in dieser Ayah darauf hingewiesen hat, sind die Araber, liebe Geschwister, in Strömen in den Islam eingetreten. Und deswegen sagte Amr ibn Salama al-Jurmi, rahimahullah, er sagte, die Araber, sie warteten mit der Annahme des Islam ab, bis zur Befreiung Mekkas. Sie sagten sich, wartet ab, sollte er ihnen gegenüber obsiegen, dann ist er ein wahrer Prophet, dann ist er ein wahrhaftiger Mensch und dann ist er ein Prophet. Als dann das Ereignis der Befreiung Mekkas gekommen ist, haben sie sich alle damit beeilt, den Islam anzunehmen. So heißt es in einer Überlieferung im Buch Tabaqat von Ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala. Insofern waren manche Menschen pragmatisch. Sie haben geschaut, oder sie waren Opportunisten. Sie haben ihre Fahne ausgeschwenkt, nachdem der gerade am Siegen war. Und das zeigt, liebe Geschwister, dass die Menschen unterschiedlich sind, und dass es unterschiedliche Beweggründe gibt, in den Islam einzutreten, und dass es Menschen gibt, die den Islam annehmen, wenn der Islam stark ist. Und dass es Menschen gibt, die den Islam verlassen und nicht annehmen, wenn der Islam schwach ist. Und deswegen ist es die Aufgabe eines jeden Muslims, den Islam gut darzustellen und ein Vorbild zu sein, denn sonst bringt man die Menschen von der Religion Allahs ab. Denn ihr müsst ja wissen, dass wenn eine Person den Islam nicht angenommen hat, dann gibt es dafür diverse Gründe. Es kann sein, dass er natürlich davon nichts erfahren hat, aber was auch oft der Fall ist, dass er nicht auf die Art und Weise vom Islam erfährt, wie wir es gerne hätten. Und deswegen bekommt er ein falsches Bild über die Religion Allahs Azza wa Jal. Und das kann sehr wohl der Grund sein, dass er den Islam dann nicht annimmt. Wenn er sich dann sagt, wenn ich Muslim werde, dann werde ich erniedrigt sein wie alle anderen Menschen. Und deswegen ist es ein Wunder, subhanallah, dass trotz des Druckes, der auf den Islam auf der gesamten Welt ausgeübt wird, trotzdem die Menschen am meisten die Religion Allahs subhanahu wa ta'ala annehmen. Was meint ihr, wie es wäre, wenn man den Islam freien Lauf lassen würde, dann würden die Menschen noch mehr in die Religion Allahs einströmen, und jeder Mensch, der den Islam vom Herzen angenommen hat, er weiß, dass er sich das für jeden anderen Menschen ebenfalls wünscht. Der Gesandte sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat an diesem Tag in Mekka verschiedene Predigten gehalten. Die erste, die er offensichtlich hielt, war bei der Kaaba selbst, und dort hat er klar gemacht, dass das Blutgeld für einen fast absichtlichen Mord, wie hoch dieses Blutgeld ausfällt. Und er hat sallallahu alaihi wa sallam die gesamten, alle Racheaktionen beiseite gelegt. Das heißt, alles, was es in der vorislamischen Zeit gab, wo Menschen sich noch einander rächen wollten, wo sozusagen Rechnungen noch offen waren unter den verschiedenen Stämmen, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles abgeschafft und hat gesagt, das gilt nicht mehr. Punkt. Genauso wie er sallallahu alaihi wasallam den Zins abgeschafft hat, sallallahu alaihi wasallam, in einer Begebenheit hat er gesagt, der Zins ab jetzt, den gibt es nicht mehr, fertig. Nur einfach eine Deklaration und das wird umgesetzt und so einfach ist es, wenn ein gerechter Herrscher ein Wort ausspricht, was mit dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala übereinstimmt, dann sieht man die Menschen alle, sie handeln danach. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat diese gesamten Sachen aus der Jahiliyya sozusagen, die ganzen Racheaktionen hat er beiseite geschafft, aber er hat alaihi salatu wassalam manche Dinge, die es aus der vorislamischen Zeit gab, sehr wohl beibehalten. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass die Leute von Mekka das Recht genießen dürfen, für die Pilger das Wasser zu bringen, das heißt die Pilger zu tränken. Das ist eine Sache, auf die man als Mekkaner stolz sein darf, dass man ein Diener der Pilger sein darf, die wiederum Diener Allahs sind, subhanahu wa ta'ala. Ebenso die Sache, wer verantwortlich ist für die Kaaba und wer den Schlüssel der Kaaba haben darf, all diese Sachen hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gelassen. Denn der Prophet alaihi salatu wassalam hat nur das abgeschafft, was nicht mit der Religion Allahs azza wa jalla übereinstimmt. Ansonsten gute Charakterzüge und gute Angelegenheiten aus der Jahiliyyah, und davon gab es einige, hat er einfach beibehalten. Und manche von diesen Dingen hat er einfach verbessert, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wie zum Beispiel das Gesetz, dass man heiratet, dass Mann Frau heiratet. Das hat es vorher schon gegeben, hat er beibehalten. Die Sache mit der Scheidung. Scheidung hat es vorher schon gegeben, aber auf eine andere Art und Weise. Und so hat er, oder auch mit anderen Gesetzen, und so hat er, sallallahu alaihi wasallam, sozusagen diese Sachen gerade gebogen und verbessert. In einer weiteren zweiten Predigt hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam alle Bündnisse aufgehoben, die es in der vorislamischen Zeit gab, außer denjenigen Bündnissen, die zum Ziel hatten, die Wahrheit zu unterstützen und die Gutes beinhalteten und die darauf aus waren, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Das heißt also, wenn jemand sich verbündet hatte mit einem anderen Stamm, dass man sich untereinander unterstützt, egal ob zu Recht oder zu Unrecht, solche Arten von Bündnissen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgehoben. Aber Bündnisse, wo es darum geht, Schwache zu unterstützen, Unterdrückten zu helfen und so weiter und so fort, das hat er sallallahu alaihi wasallam bestätigt. In einer dritten Predigt hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und ihr seht, in dieser Predigt hat er gewaltige Bausteine gesetzt, die Basis für eine gerechte Regierung, für ein gerecht geführtes Land sind. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam auch eine Sache gesagt, die speziell für Mekka und Umgebung gilt, für den Haram dort, für das heilige Gebiet dort. Und zwar hat er Mekka für verboten erklärt, für heilig erklärt. Und ebenso, dass man die Jagdtiere innerhalb dieser Zone nicht jagen darf. Und ebenso, dass man alles Feuchte an Pflanzen nicht schneiden darf und auch keine Bäume absägen darf. Und er hat sallallahu alaihi wasallam verboten, in dieser heiligen Zone Krieg zu führen. Und er hat klar gemacht, dass Allah azza wa jall ihm diese Sache nur für eine gewisse Zeitspanne erlaubt hatte am Tag, an dem er Mekka betreten hat. Und deswegen haben diese Kämpfe teilweise stattgefunden, wenn es auch wenige waren. Aber warum? Weil Allah azza wa jall dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Sache für eine gewisse Zeit erlaubt hat und danach wurde dieser Ort wieder heilig, wie an dem Tag, an dem Allah es für heilig erklärt hat. Und hier zeigt sich auch, dass Allah Azza wa Jal bestimmt und urteilt, wie er will, und niemand hat das Recht, das Urteil Allahs zu verwerfen. Auch hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam klar gemacht in seiner Predigt, dass es ab jetzt keine Hijra mehr nach Medina gibt. Das heißt, jeder Mensch, der bis zu diesem Zeitpunkt ausgewandert war, von Mekka nach Medina, er gilt als ein Auswanderer, als ein Muhajir. Aber nach diesem Zeitpunkt, nach der Befreiung Mekkas gibt es keinen Anlass mehr, warum man von Mekka woanders hingehen sollte, denn es wurde zu einem islamischen Ort und deswegen war die Hijra keine Pflicht mehr für die Menschen von Mekka aus nach Medina. Aber das bedeutet nicht, dass die Hijra im Allgemeinen keine Pflicht mehr ist für Menschen, die in der gleichen Situation leben, wie die Menschen damals in Mekka gelebt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder besser gesagt die Religion Allahs, hat diese Hijra, die Auswanderung, gesetzlich gemacht von Mekka nach Medina, damit die Muslime ihren Herrn in Sicherheit anbeten können und nicht unterdrückt werden aufgrund ihrer Religion. Und natürlich auch, damit der Staat, den der Prophet a.s.w. in Medina errichtet hat, damit dieser gestärkt würde. Und damit sie auch dort diesen Staat verteidigen können. Und damit sie dort natürlich den islamischen Staat ausbreiten können. Und diese Notwendigkeit war nicht mehr gegeben. Und deswegen war es vielleicht teilweise sogar sinnvoller, wenn die Muslime, nicht teilweise, sondern es war dann, also nicht vielleicht, sondern es war teilweise dann sinnvoller für die Muslime, wenn sie dann nicht sich in Medina aufgehalten hätten, sondern in anderen Orten, an die der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime hingeschickt hat. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie auch die Kalifen nach ihm, sie haben die verschiedenen Sahaba eingesetzt als Statthalter in den verschiedenen Ortschaften, was viel sinnvoller war, um den islamischen Staat zu stärken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat deswegen den Treueschwur nach diesem Tag nicht mehr angenommen in Bezug auf, dass man auswandert, wie er es damals gemacht hatte von den Muslimen, sondern eben, dass sie sich einsetzen für den Islam und für den Iman und für die Ausbreitung des Islam. Abdullah ibn Umar, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er machte diese Sache in einem anderen Hadith klar, und zwar, dass er sagte, die Hijra ist nach der Befreiung Makkas zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam vorbei. Er sagt, in qata'ati al-hijratu. Das heißt, die Hijra ist jetzt vorbei. Kein Mensch, wenn er den Islam annimmt und er befindet sich in Mekka oder in einem anderen islamischen Ort, braucht deswegen noch nach Medina oder anderswohin auswandern. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat klar gemacht in einer vierten Predigt, dass wer ab jetzt getötet wird, so hat der Allah subhanahu wa ta'ala derjenigen Familie, deren Person getötet worden ist, das Recht zu entscheiden, ob sie ein Blutgeld haben möchten oder ob sie die Wiedervergeltung anwenden möchten, Al-Qisas, oder ob sie verzeihen möchten. Und das ist ein Urteil, das gerecht ist und das sich auf alle Menschen gleichermaßen bezieht und nicht, dass manche Menschen bevorzugt werden gegenüber anderen Menschen. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam andere Sachen, oder wir haben viele Sachen profitiert aus dieser Geschichte, aus diesem Feldzug nach Mekka. Und zwar haben wir gelernt, dass man auf der Reise fasten darf. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einige Tage auf der Reise nach Mekka gefastet, und dass man auch sein Fasten brechen darf, genauso wie der Prophet alaihi salatu wasallam das dann nach einer gewissen Zeit gemacht hat. Und das war auf einer Reise nach Mekka während Ramadan und auf einer Reise, während man etwas Gutes zum Ziel hat, das heißt, es ist eine erlaubte Reise, darf man also sein Fasten brechen. Ebenso lernen wir, dass man das Duha-Gebet verrichten sollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben vorhin gesagt, er hat die Kaaba betreten. Und als er die Kaaba betreten hatte, hat er dort ein Gebet verrichtet. Und dieses Gebet, was er dort verrichtet hatte, beziehungsweise danach, wenn er wieder draußen war, nennt man eines dieser Gebete, oder beide, nennt man das Duha-Gebet. Das Duha-Gebet. Das heißt also, Das ist das Gebet, das man am frühen Vormittag verrichtet. Der frühe Vormittag beginnt kurz nachdem die Sonne aufgegangen ist und endet natürlich vor dem späten Vormittag. Und nach manchen Gelehrten auch endet mit der Mittagszeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 8 Raka'at verrichtet. Manche Gelehrte sagen, das war das Duha-Gebet. Andere Gelehrte sagen, das ist das Gebet, das man verrichtet, wenn man ein Land erobert hat. Und deswegen haben manche Sahabe, wie es in der Geschichte heißt, dieses Gebet verrichtet, nachdem sie manche Ländereien erobert haben. Aus dieser Begebenheit oder aus der gesamten Geschichte lernen wir ebenfalls, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, dass derjenige Mensch vorbeten soll, der am meisten vom Koran al-Karim auswendig kennt. Auch das hat sich in dieser Zeit abgespielt. Und natürlich, wenn wir sagen, derjenige soll vorbeten, der am meisten auswendig kennt, darf man nicht vergessen, dass die Leute damals, der Koran war in ihrer Sprache herabgesandt. Das hat 2 Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass sie den Koran auch richtig lesen können. Das heißt also, sie werden kein Problem haben mit der Aussprache. Und die zweite Sache ist, wenn man die Sprache versteht, und Allah hat ja den Koran in ihrer Sprache herabgesandt, dann kennt man sich in der Religion auch gleichzeitig am meisten aus. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass zwar derjenige, der am meisten auswendig kann, vorbeten soll, aber unter der Bedingung, dass er auch dieses, was er vorliest, auch richtig lesen kann. Ja? Und natürlich auch, dass er mindestens von der Sunna so viel Bescheid weiß, dass er dieses Gebet auch verrichten kann. Denn ihr wisst ja, ein Imam, wenn er betet, er muss reagieren manchmal in bestimmten Situationen, wie wenn er zum Beispiel was falsch macht, wie er darauf reagiert, wenn er eine Raka'a vergisst und so weiter. Das heißt, ein Mindestmaß an Wissen muss man natürlich haben, wenn man anderen Leuten vorbeten möchte. Aber wenn es einen Imam gibt in einer Moschee, dann hat er Vorrang allen anderen gegenüber. Ebenso, der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam blieb in Mekka 19 Tage lang. Und in allen 19 Tagen hat er sein Gebet gekürzt. Und deswegen sind manche Gelehrte der Meinung, dass man sein Gebet bis zu 19 Tage lang kürzen darf, wenn man sich an einer Stelle aufhält. Andere Gelehrte sagen, das ist nicht zwingend der Fall, weil das wäre ein Beweis, wenn wir wüssten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgehabt hat, 19 Tage dort zu bleiben. Aber wenn wir nicht wissen, wie lange er vorhatte, dort zu bleiben, beziehungsweise wenn er selbst nicht wusste, wie lange er vorhat, dort zu bleiben, dann kann man diesen Hadith nicht als Argument nehmen, denn auch manche andere Gelehrte, die Gelehrte der bevorzugten Ansicht, die Sache auf 4 Tage beschränken, sie sagen, wenn du an einem Ort ankommst und du nicht weißt, wie lange du bleibst, ob es weniger als 4 Tage sind oder mehr als 4 Tage sind, dann bist du Reisender, bis du genau weißt, wie lange du bleibst, das heißt mehr als 4 Tage, oder wenn du dann bist du eben die ganze Zeit Reisender. Ja? Und deswegen ist dieser Hadith kein eindeutiges Argument dafür, dass man 19 Tage lang sein Gebet kürzen darf. Ebenso, liebe Geschwister, lernen wir aus der Begebenheit der Befreiung Mekkas, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Schutzvertrag von Frauen ebenfalls akzeptiert hat. Und zwar gemeint ist, wenn es zwischen Muslimen und anderen Völkern einen Kriegszustand gibt und jemand möchte einen von den Feinden in sein Land reinlassen und ihm Schutz gewähren, so hat ein Muslim das Recht dazu, Einzelpersonen Schutz zu gewähren. Und ebenso eine Frau hat das Recht, einzelnen Personen Schutz zu gewähren. Denn dort hat Hani, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein, sie hat 2 ihrer Schwäger den Schutz gewährt und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat diese Sache von ihr akzeptiert und somit sind sich die Gelehrten nach Übereinkunft einig, dass auch eine Frau das Recht hat, anderen Menschen Schutz zu gewähren, genauso wie ein Mann. An dieser Stelle, liebe Geschwister, machen wir eine kurze Pause. Barakallahu fikum. Und dann machen wir inshallah nach 5 Minuten weiter. Möge Allah euch dafür belohnen. Bismillah, Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Amma ba'd, im Namen Allahs, aller Barmes und Barmherzigen. Allah Segen heil. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir sind jetzt sozusagen dabei, zu resümieren und zusammenzufassen, was für Lektionen man profitieren kann aus dieser gewaltigen Begebenheit, von der wir Muslime bis an den heutigen Tag profitieren. Denn diese Stadt Mekka ist nicht nur eine heilige Zone, das ist auch in Medina, aber Mekka ist sozusagen die Hauptstadt für alle Herzen, für alle Muslime auf der gesamten Welt. Und jeder Muslim wünscht sich auch nur ein einziges Mal mindestens in seinem Leben dieses Haus zu besuchen. Und jeder mit gesundem Herzen wünscht sich, wenn er dieses Haus einmal besucht hat, es ein weiteres Mal zu besuchen und am liebsten sogar dort zu bleiben. Insofern, liebe Geschwister, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag auch die Zeitehe, die sogenannte Al-Nikah oder Zawaj Al-Mut'a auf Arabisch, aufgehoben. Zeitehe bedeutet, dass man eben, wie der Name sagt, man heiratet, allerdings einigt man sich auf eine bestimmte Zeit, indem man sagt, diese Hochzeit gilt aber nur für ein Jahr, 2 Monate, eine Woche, wie auch immer. Und das war eine Zeit lang erlaubt, und zwar 3 Tage lang, und danach hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das verboten. Und offensichtlich, wie manche Gelehrte sagen, gab es 2 Phasen, in der das erlaubt war, und somit wurde es 2-mal verboten. Einmal war es vor der Befreiung von Khaybar erlaubt, und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es am Tag von Khaybar verboten, das heißt am Tag, an dem die Stadt Khaybar erobert wurde. Und danach war es am Tag der Befreiung von Mekka erlaubt, und nach 3 Tagen wurde es für immer und ewig bis zum Tag der Auferstehung verboten. Und hier zeigt sich auch eine sehr wichtige Lektion für uns Muslime, dass wir, wenn wir eine Sache sehen, die Allah Azza wa Jalla verabscheut bzw. verboten hat, dann verabscheuen wir diese Sache und verbieten sie, weil Allah sie verabscheut und weil Allah sie verboten hat. Ansonsten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas erlaubt, dann ist es erlaubt. Und wenn er es heute verbietet, dann ist es heute verboten. Und wenn er es morgen erlaubt, dann ist es morgen erlaubt. Genauso wie zum Beispiel das Tier, das Fleisch von Eseln verboten war, zuvor aber erlaubt war. Das heißt, man durfte am Anfang des Islam, durfte man Eselfleisch essen. Und es war halal. Und es war tahir, es war rein. Als Allah subhanahu wa ta'ala es verboten hat, wurde es verboten und unrein und najis. Und so das Herz des Gläubigen wandert und schlägt immer nach dem aus, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gerne hat. Und das ist die wahre Gottergebung. Und nicht, dass man die Urteile Allahs nur akzeptiert, wenn sie übereinstimmen mit dem, was man gelernt hat oder mit dem, was man in seiner Umgebung für gut empfindet. Und das ist kein Islam, das ist keine Gottergebenheit. Gottergebenheit bedeutet, dass du Allahs Religion so annimmst, wie Allah es genommen hat. Allah sagte, udkhulu fis-silm kaffa. As-silm bedeutet hier der Islam. Das heißt, tretet allesamt in den Islam ein oder tretet vollkommen in den Islam ein. Ihr sollt den Islam als Ganzes annehmen. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, hat der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam auch ein wichtiges Urteil gesprochen in Bezug auf wem Kinder zugesprochen werden. Und zwar haben sich 2 Männer gestritten. Und zwar, es gab einer war von ihnen Sa'd ibn Abi Waqqas und der andere war Abd ibn Zam'a. Und sie beide haben sich gestritten darum, wer der ein bestimmtes Kind, ob es dem einen sein Vater ist oder ob es dem anderen sein Vater ist. Und der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat geurteilt, dass das Kind demjenigen gehört, auf dessen Bett, wortwörtlich heißt auf dessen Bett, es geboren wurde. Sozusagen diejenige Mutter, die es geboren hat, ist natürlich die Mutter, das steht außer Frage, aber diejenige Mutter, mit dem oder derjenige Mann, der mit dieser Mutter verheiratet war, das gilt rechtlich gesehen als dieser gilt rechtlich gesehen als sein Vater. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch eine weitere wichtige Sache geurteilt, die auch für uns heutzutage eine große Relevanz hat. Und zwar geht es darum, dass wenn zwei Menschen nicht muslimisch sind, besser gesagt, die sind sogar Götzendiener, diese beiden, einer von beiden nimmt jetzt den Islam an, dann gibt es ein Problem, weil ein Muslim darf nicht mit einer Götzendienerin verheiratet sein. Und umgekehrt genauso. Eine muslimische Frau darf nicht mit einem Götzendiener verheiratet sein, sogar mit gar keinem anderen außer mit einem Muslim. Und deswegen, als Safwan ibn Umayyah radiallahu ta'ala anhu und Ikrima ibn Abi Jahl, sie beiden hätten sich eigentlich erstmal trennen müssen, wie zum Beispiel bei Ikrima ibn Abi Jahl, haben wir gestern darüber gesprochen. Ikrima ibn Abi Jahl war einer dieser vier Personen, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Tag der Befreiung Makkas gesagt hat, sie müssen getötet werden, selbst wenn sie sich am Überzug der Kaaba festhalten, selbst wenn sie Zuflucht suchen bei der Kaaba. Und das heißt, er war an diesem Tag noch kein Muslim. Ja? Aber seine Frau, sie war schon muslimisch. Okay? Und er hat dann den Islam angenommen und uns ist nicht bekannt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Ehe irgendwie aufgelöst hätte. Und deswegen sagen manche Gelehrte, sobald der andere Ehepartner den Islam annimmt, dürfen sie beide wieder gemäß dem ersten Ehevertrag zusammenkehren und alles bleibt so, wie es vorher gewesen ist. Es sei denn natürlich, die Frau entscheidet sich zwischenzeitlich, dass sie einen anderen Mann heiraten will. Das ist eine andere Angelegenheit. Aber manche Frauen, sie wollen warten und sie haben Hoffnung, dass ihr Mann irgendwann den Islam annimmt. Und das ist sicherlich eine Barmherzigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala, sodass sie Hoffnung haben darf und warten darf, wenn sie das möchte. Ebenso, in dieser Zeit ist Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu erkrankt. Und wie viele andere Menschen, wenn sie krank werden, denken sie daran, Geld zu spenden. Und ihr wisst, dass die beste Art von Spende ist diejenige Spende, die man hergibt, während man gesund und geizig ist. Warum? Warum? Weil das ist so richtig, man kämpft gegen sein eigenes Ego. Ja? Das heißt also, man gesund und geizig und man hat Angst, arm zu werden. Wenn man in diesem Moment spendet, das zeigt Gottvertrauen und das zeigt, dass man tatsächlich seinen Charakter reinigen möchte mit dieser Spende. Und zu warten, natürlich bis man kurz vor man gestorben ist und dann zu sagen, jetzt kann man alles spenden, das ist nicht das Wahre, aber der Islam hat das nicht ganz verboten, nur teilweise verboten. Das heißt also, denn wenn eine Person jetzt ihr gesamtes Geld spenden würde und viele Menschen kommen dann auf die Idee, das in diesem Moment zu machen, dann wäre das ein Nachteil zu den eigenen Hinterbliebenen. Es wäre ein Nachteil für die eigenen Erben, die eigene Ehefrau, die eigenen Kinder und wie eine Person, die weiß, dass sie zwischen auf den elektrischen Stuhl kommt und dann plötzlich sie gibt ihr ganzes Geld her. Ja? Das ist sicherlich nicht wünschenswert. Und deswegen hat der Islam, oder beziehungsweise Sa'd ibn Abi Waqqas, er wollte sein gesamtes Vermögen spenden und dann hat er, der Prophet ﷺ, ihm das verboten und hat ihm gesagt, du sollst weniger spenden und bis er dann gesagt hat, okay, dann spende ich eben nur ein Drittel und dann sagte der Prophet ﷺ, الثلث والثلث كثير, das heißt, sinngemäß übersetzt, ein Drittel ist in Ordnung, obwohl es trotzdem viel ist. Ein Drittel ist in Ordnung, obwohl es trotzdem viel ist. Und deswegen haben manche Sahabe gesagt, wenn man lieber ein Fünftel spendet, ist es besser. Wenn man lieber ein Fünftel spendet, ist es noch besser. Das heißt also, dass man seinen Hinterbliebenen reich hinterlässt, seine Hinterbliebenen wie die Kinder reich hinterlässt, ist besser, als dass man sie arm hinterlässt und nachher sie betteln bei anderen Leuten. Ja? Und deswegen darf man nicht denken, dass wenn man spendet, dass diese Spende anderen besser ist, für andere besser ist. Weil die Spende, die du deinen eigenen Kindern gibst, wenn sie das Geld brauchen, dann ist es noch viel besser. Ja? Und deswegen, die Erbgesetze, die gelten natürlich, aber man hat einen Freiraum nach Abzug natürlich von Schulden, Pflichten, alles mögliche, hat man einen Freiraum von maximal einem Drittel, wie dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam es klar gemacht hat. Und wir lernen ebenfalls aus diesem Hadith eine folgende Begebenheit. Und zwar kam eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Frau Hind, die Tochter von Utba, und sie ist die Ehefrau von Abu Sufyan. Abu Sufyan, von dem wir vorher gehört haben, dass er den Islam angenommen hat, bevor der Prophet a.s.w. Mekka betreten hat, worüber wir gestern gesprochen haben, dieser war offensichtlich geizig. Okay? Und deswegen kam Hind zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat sich bei ihm beschwert. Und hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, Abu Sufyan ist ein geiziger Mann. Und er gibt mir nicht das, was mir und meinen Kindern ausreicht. Darf ich mir von seinem Geld einfach was nehmen? Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, nimm das, nimm so viel, wie es für dich und dein Kind in üblicher Weise ausreicht. Nimm so viel, wie es für dich und dein Kind in üblicher Weise ausreicht. Und das خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. Und das ist natürlich, aus diesem Hadith kann man viele Sachen lernen und bildet eine Basis, dieser Hadith bildet eine Basis im Kapitel An-Nafaqat, wenn es um Unterhaltszahlungen geht, im Kapitel Unterhaltszahlungen im Al-Fiqh, weil dieser Hadith ist zahlreich beschmückt mit Bestimmungen, mit rechtlichen Bestimmungen, aus denen wir sehr viel lernen können. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat auch an diesem Tag den Handel mit Alkohol und Verendetem und mit Götzen verboten. Der Handel mit Alkohol und mit Götzen und mit Verendetem, das sind drei, kann man sagen, unterschiedliche Dinge. Erst einmal, das Alkohol und das Veränderte sind einmal was zu trinken, einmal etwas zu essen. Aber das Verbot auf Alkohol, bezüglich auf Alkohol, ist natürlich ein sehr strenges Verbot. Weil der Prophet a.s. hat alle Menschen, die etwas mit dem Alkohol zu tun haben, verflucht. Sowohl derjenige, der ihn herstellt, auch derjenige, für den es hergestellt wird, als auch derjenige, sowohl derjenige, der einschenkt, als auch derjenige, für den es eingeschenkt wird, und auch derjenige, der es trägt, und derjenige, für den es getragen wird. Und so hat er, und der es verkauft, und der es kauft. Und so hat er alle, diese acht Personen, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufs Strengste verflucht. Und auch die allermeisten Gelehrten sagen, dass eben dieser Khamr, auf Arabisch Wein, also Khamr, beziehungsweise jede Form von Alkohol, ist najis, unrein, islamisch gesehen dreckig, islamisch gesehen unsauber. Und die zweite Sache ist das Verendete. Verendete, hiermit ist gemeint, jedes Tier, das man, wenn man es islamisch ordnungsgemäß tötet, ich sage extra tötet, weil es gibt Tiere, die werden geschlachtet, es gibt Tiere, die werden gejagt, beziehungsweise geangelt. Ja? Insofern, jedes Tier, das man ordnungsgemäß dazu bringt, dass es getötet ist, dass man essen darf, wenn es stirbt, ohne dass man es ordnungsgemäß getötet hat. Ja? Ohne dass man es ordnungsgemäß getötet hat. Dann diese Tiere gelten als verendet und sind najis. Wie zum Beispiel ein Schaf, das von alleine stirbt. Ja? Oder das irgendwo vom Berg runterfällt und dadurch, oder es erstickt. Oder was auch immer, erschossen wird oder wie auch immer. Und die ganzen, das nennt man Meiter auf Arabisch. Natürlich auch alle Tiere, die man nicht essen darf. Alle Tiere, die man nicht essen darf und von alleine sterben, wie zum Beispiel Affen oder nehmen wir meinetwegen Adler, ja, oder was auch immer, welche Tiere es gibt, die man nicht essen darf, wenn sie sterben, auch wenn sie geschlachtet würden, man darf sie nicht essen, weil Allah das uns nicht erlaubt hat. Und die nächste Sache sind die Götzen. Insofern lernen wir natürlich die Götzen, weil sie nicht an sich unrein sind, denn das Material ist vielleicht Stein oder Ton oder was auch immer. Aber die Götzen, weil sie im übertragenen Sinne najis sind. Das heißt, islamisch gesehen sind sie unrein. Und hier aus diesem Verbot lernen wir, liebe Geschwister, dass ein Muslim weder eine verbotene Sache behalten darf, noch besitzen darf, noch verwenden darf. Denn eine Person sagt vielleicht, die Sache ist verboten, aber ich bewahre es trotzdem in meinem Haus auf. Sagen wir, nein. Wenn es verboten ist, diese Sache zu verkaufen, dann ist es auch verboten, dafür Geld zu nehmen. Und dann ist es auch verboten, mit dieser Sache, diese Sache zu besitzen. Dieses Verboten, diese Sache zu besitzen. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, angeordnet hat, als Alkohol verboten wurde, haben sie alle den Alkohol ausgeschenkt. Haben sie alle den Alkohol, also ausgeschenkt meine ich damit, ausgeschüttet meine ich. Ausgeschenkt ist vielleicht ein anderer Begriff. Also die haben das ausgeschüttet. Okay? Warum? Weil man darf es auch nicht bei sich zu Hause behalten als Dekoration oder sonst irgendetwas. Kann sein, eine Person sagt, Gitarren und Piano sind verboten, aber ich benutze es nicht, ich lasse es einfach an meiner Ecke stehen. Nein, darfst du auch nicht stehen lassen, wie gesagt, weil der Prophet a.s.w. das ausdrücklich, oder besser gesagt hier diesen Hadith verboten hat. Ebenso, an dem Tag, an dem Makkah befreit wurde, hat Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu seinen Vater gebracht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und offensichtlich, weil er den Treueschwur leisten wollte oder wie auch immer, und der Prophet hat gesehen, dass er einen ganz schneeweißen Bart offensichtlich hatte, und dann hat er angeordnet, dass er seinen Bart färben soll, und deswegen ist es auch eine Sunna, es zu machen oder nicht zu machen. Man darf also seinen Bart, wenn er weiß geworden ist, darf man ihn entsprechend färben. Aber er sagte, er färbt ihn aber nicht mit Schwarz. Färbt ihn aber nicht mit Schwarz. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Hadith sehr schön, und zwar sinngemäß, warum habt ihr den Mann zu mir gebracht? Hättet ihr mir doch Bescheid gesagt, wir wären zu ihm gegangen. Wir wären zu ihm gegangen. Das sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil dieser Mann da war viel älter als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und hier lernen wir auch den Hadith, in dem der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, wer nicht unseren Kleinen gegenüber barmherzig ist und nicht unsere Älteren respektiert, der gehört nicht zu uns. Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif sharafa kabirina. Ebenso ist eine folgende Angelegenheit ist aufgetaucht an diesem Tag oder in dieser Zeit. Und zwar gab es eine Frau aus dem Stamm Banu Makhzum. Und diese Frau, sie hat gestohlen. Sie hat gestohlen. Und unter bestimmten Bedingungen, wenn man stiehlt, schreibt der Islam vor, dass diese Person natürlich ihre Hand weggemacht werden muss. Ja, das ist eine bekannte Sache. Allah sagt das im Koran Karim deutlich. Und diese Frau, sie hat gestohlen. Und diese Angelegenheit hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam erfahren, alaihi salatu wassalam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist, müsst ihr wissen, in diesem Fall ist er nicht nur der Prophet, sondern er ist auch das Staatsoberhaupt. Er ist auch das Staatsoberhaupt. Und dann haben die Leute versucht, weil diese Frau war eine angesehene Frau. Sie war keine Bettlerin, eine einfache, sie war eine angesehene in ihrem Stamm. Und so hat man versucht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat sich überlegt, wie können wir ihn überzeugen, dass er ihr diese Strafe erlässt. Und sie haben sich gefragt, und haben sich manche gesagt, am besten, wir schicken Osama ibn Zaid zu ihm. Wer ist Osama ibn Zaid? Erst einmal, Osama ibn Zaid heißt er Osama, Sohn von Zaid. Zaid ist dieserjenige, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam damals am Anfang einmal adoptiert hatte, bevor die Adoption also verboten wurde. Und das weist schon darauf hin, dass er ihn sehr gerne hat. Und dann erst recht natürlich sein Sohn. Deswegen haben sie eine Person gefunden, eine junge Person, die er mag. Das haben gesagt, geh du mal hin und versuch du mal den Propheten davon überzeugen, auf dich wird er bestimmt hören. Als er dann zum Propheten ging, sallallahu alaihi wasallam, und ihm diese Angelegenheit vortrug und ihn überzeugen wollte davon, dass man diese Frau nicht bestraft, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wurde er sehr zornig. Und er wurde zornig mit Usama selbst, Usama, diesem Sohn von Zaid. Warum? Weil, liebe Geschwister, er sagte selbst sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka an-nasa qablakum annahum kanu idha sariqa aw saraqa fihim ash-sharif tarakuhu وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann seinen berühmten Spruch. Er sagte alaihi salatu wassalam, diejenigen Menschen, die vor euch gelebt haben, sind zugrunde gegangen, weil wenn unter ihnen eine angesehene Person gestohlen hat, haben sie ihn gehen lassen. Und wenn unter ihnen ein Schwacher gestohlen hat, dann haben sie die Strafe auf ihn ausgeübt. Und ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, selbst wenn Fatima die Tochter von Muhammad stehlen würde, würde ich ihr ihre Hand abschneiden. Selbst wenn Fatima die Tochter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam stehlen würde, dann würde ich ihre Hand abschneiden. Und er würde das selbst machen. Selbst. Er würde nicht jemandem anderen sagen, mach es. Warum? Wenn es um die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala geht, da sind alle Menschen gleich. Da sind alle Menschen gleich. Und hier auch sieht man, dass wer ist diejenige Person, die so etwas anordnet? Der Richter. Das islamische Staatsoberhaupt. Ja. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt, so etwas versucht, in seiner Umgebung umzusetzen. Okay. Und sagt, das ist Allahs Gesetz, ich muss das hier umsetzen. Nein. Warum? Weil auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war derjenige, der das angeordnet hat. Ja. Wie dem auch sei, in dieser Begebenheit, liebe Geschwister, lernen wir eben, dass der Islam keinen Unterschied macht zwischen einem angesehenen Menschen oder einem schwachen Menschen, wenn es um die Gesetze Allahs geht, subhanahu wa ta'ala. Alle sind gleich da, fertig. Und das ist auch die Gewaltigkeit des Islams. Und deswegen wollen viele Menschen Islam nicht haben. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam behandelt seine Familie genau wie alle anderen. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu hat sogar extra zu seiner Familie gesagt, hört mal zu, wenn ich etwas anordne, müsst ihr die Ersten sein, die das umsetzen. Weil die Menschen, sie schauen auf euch. Als allererstes. Sie gucken, was macht die Familie des Kalifen selbst. Ja? Deswegen, wenn nämlich eine angesehene Person einen Fehler macht, dann ist es nicht so, wie eine andere Person den gleichen Fehler macht. Ja? Und deswegen ist der Islam diejenige Religion, die tatsächlich Gerechtigkeit für alle Menschen garantiert. Und Bedingung ist natürlich, dass die Menschen, diejenigen Menschen entscheiden lassen, die auch gottesfürchtig sind und die auch diese Religion verstanden haben und sie auch umsetzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also klar gemacht, dass ein Volk zugrunde gehen wird, wenn sie ungerecht sind. Und dass die Gerechtigkeit Grundbasis für jeden Staat ist, sein muss, wenn dieser Staat lange währen möchte. Ungerechtigkeit zerstört jede Gemeinschaft. Denn Ungerechtigkeit ist wie ein Pulver von Munition. Irgendwann mal wird es so viel, dass es knallt. Die Leute halten das nicht mehr aus. Die Leute, irgendwann mal gibt es eine Grenze, wo der Mensch sagt, okay, ich möchte lieber mein Leben hergeben, statt dass ich in Ungerechtigkeit weiterlebe. Deswegen, subhanallah, ist ein Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, das sich immer wieder natürlich unter den Menschen bewahrheitet. Nachdem, liebe Geschwister, diese Aktion beendet war und Mekka ein für alle Mal, Gott sei Dank, in den Händen der Muslime ist und bis an den heutigen Tag ein Ort ist, an dem man Allah subhanahu wa ta'ala in Sicherheit anbeten kann, haben die Muslime jetzt Zeit gehabt, sich wieder anderen Aufgaben zu widmen, und zwar den beiden Stämmen Hawazin und Thaqif. Und deswegen sind die nächsten Feldzüge genau in Bezug auf diese beiden Stämme. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.